Also, Peter, hm? Ich finde, du siehst richtig niedlich aus in deinem Neoprenanzug. Aber nicht so gut wie Justus. Ja, Justus würde gut zu den Seelöwen passen. Ja, guck mal, die winken ja schon. Ja, ja, macht euch nur lustig. Ein bisschen Isolierung kann nicht schaden bei diesem Wetter. Joe, sag mal, du bist doch selbst Taucherin. Findest du es nicht ein bisschen merkwürdig, dass nie jemand zufällig das Wrack der Eureka gefunden hat? Nee, es gibt hier im Norden unter Wasser nicht besonders viel zu sehen. Wir haben weder Korallen noch bunte Fische. Es gehen nur wenige Leute tauchen und wenn, dann direkt vor der Küste bei den Felsen. Die Felsen, die man sieht, sind weniger das Problem als die, die sich knapp unter der Wasseroberfläche befinden. Ja, das stimmt. Geoffrey Young kann theoretisch an jeder dieser Stellen gekentert sein. Ja, aber die wenigen Sporttaucher, die in der Bucht unterwegs sind, halten sich im vorderen Teil der Bucht, bei den Felsen auf. Keiner von ihnen hat in den letzten Jahrzehnten das Wrack entdeckt. Dein Großonkel muss es also ein Stück weiter rausgeschafft haben, Steve. Kann ich die Karte nochmal sehen, Mr. Young? Hier. Danke. Eigentlich kommt nur noch diese Felsengruppe hier für ein Unglück in Frage. Vielleicht wollte er hier hindurch aufs offene Meer steuern, aber der Sturm drückte das Schiff gegen einen Fels. Naja, könnte so gewesen sein. Ja, das ist eine gefährliche Stelle. Ist heute mit Bojen markiert. Ja, umso besser für uns. Dann finden wir sie sofort. Besitzt denn Mr. Ellis ein Boot und eine Tauchausrüstung oder müsste er zu dir kommen, um sich beides zu leihen? Die meisten Leute in Sandfield haben ein Boot. Mr. Ellis natürlich auch. Wenn er keine Tauchausrüstung besitzen sollte, dann kauft er sich eben eine. Das ist für Ellis kein Problem. Ja. Sie steuerten an schroffen Felsen vorbei und langsam wurde es unangenehm kalt in den Taucheranzügen. Inzwischen konnten sie ganz Sandfield überblicken. Hey, seht mal, da ist unser Haus. Ah. Und dort ist meins. Aha. Das da, direkt an der Klippe? Ja. Das sieht ja aus, als könnte man vom Fenster direkt ins Meer spucken. Habe ich noch nie probiert, aber möglich ist es bestimmt. Dahinter auf dem Hügel, halb im Wald versteckt, da liegt die Villa von Eric Alice. Da sind die Bojen. Wir sind da. Also, wer will als erster runter? Hey, ich. Das habe ich mir schon gedacht. Dann werde ich mitkommen. Aber ja, wieso das denn? Traust du mir den Tauchgang nicht zu? Peter, vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass man immer zu zweit einen Tauchgang machen soll? Ich würde aber lieber mit Bob... Jetzt stell dich mal nicht so an, Peter. Mir bricht bestimmt kein Zacken aus der Krone, wenn du mit Joe abtauchst. Keine Diskussion. Ich kenne mich hier aus und wir gehen zusammen. Wir halten hier oben die Stellung zweiter. Ja, gut, na meinetwegen. Vergiss deine Brille nicht. Ja. Wir helfen euch mit den Pressluftflaschen, okay? Joe, du zuerst. Okay. Sieht gut aus. So, jetzt das Mundstück. So. Du siehst aus wie ein Frosch. Haha, sehr witzig. Setzt euch an den Bootsrand. Ja. Viel Glück. Und kommt ja nicht ohne Goldmünzen zurück. Eins, zwei,